Ja? Martha? Guck mal, ich hab hier das ganze Bier auf dem Fahrrad. Was? Wie auf dem Fahrrad? Du warst nass. Gestapelt, so auf dem Gepäckträger. Martha? Mir ist kalt, komm runter. Ja. Was ist denn da? Oh nee, die Katze, ey. Hilfe, Martha, hilf mir! Aus! Aus! Bitte, was ist denn? Hey, lässt du sofort! Sag mal, wem gehört ein scheiß Hund? Hallo? Wie? Aus! Ich komm! Efeu. Hörspiel von Dunja Arnassus. Tisch 5 hatten nur Empanadas und 3 Bier. Geizkragen. Hatten sie nicht. Aber ich hab die doch bedient. Hatten sie, ich muss das doch wissen. Das ist genau das Problem, Reginald. Dass da jetzt nicht das Geld für den gebratenen Seewolf, das Lachs-Carpaccio und den Wein in der Kasse ist, sondern die läppischen 12,50, die du in die Kasse gekrümmelt hast. Vielleicht hat er nur den falschen Tisch eingebaut. João, am Ring Dele Duench, coitado, ele precisa do dinheiro. Du hast dich genug für diesen Nichtsnutz eingesetzt. Hallo. Kümmere du dich doch bitte um unsere Gäste, ja? Obrigado. Und ich habe dir auch eine Chance geben wollen, Kleiner, weil mir deine Mutter leid tat und du auch. Seit ich dich eingestellt habe, stimmt die Kasse an keinem Tag. Pack dich. Was ist doch Weihnachten, João? In der Tau. Da soll ich mich beklauen lassen? Bestimmt nicht. Was hast du da in deinem Rucksack? Ey, nein, es ist mein privater Rucksack. Ach, da bedeutet die Eigentum plötzlich was. Gib her! Nein, nein! Hey! Hey! Hallo? Service ist etwas langsam. Ach ja. Und? Gefällt's dir hier sonst? Ist ja neu eröffnet. Habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kannst du irgendwann weniger reisen. Unsere Gegend hat Potenzial. Altbauten und Innenstadtnähe, das entwickelt sich immer. Ja, hast du toll ausgesucht. Ein richtiges Anwesen. Guck mal, man sieht von hier den Turbogen. Tatsächlich kann man ihn durch die tiefgezogenen Fenster auf der anderen Straßenseite hochragen sehen. Die schwarzen, schmiedeeisernen Gitter, die unser Grundstück umgeben, heben sich scharf gegen die beleuchtete Rasenfläche ab, auf der die letzten Eichenblätter sich weigern zu verwittern. Von Schnee und weißer Weihnacht mal wieder keine Spur. Die Strahler habe ich als erstes installieren lassen. Durch die Helligkeit wird das Gefühl von Weitläufigkeit erzeugt. Und Sicherheitsgesichtspunkte sprechen auch dafür. Ähnliches hatte ich mir von den Gitterstäben anstelle einer Mauer erhofft, die sich nun als Fehler herausstellen. Wegen Doggy. Aber wir müssen uns da noch was mit dem Zaun überlegen. Vielleicht pflanzen wir eine winterharte, dicht wachsende Ranke. Efeu oder so. Mhm. Das schützt uns auch vor den Blicken dieser neuen Leute in dem Neubau. Ja, das ist ein Genossenschaftshaus, Wohnprojekt, 12 Jahre Preisbindung. Aber danach wird sich das normalisieren. Hallo! Philipp sieht der Kellnerin entgegen. Das Haar an seinem Hinterkopf wirkt etwas schütter. Oder ist das Licht? Gibt es viele Portugiesen hier? Ich dachte, die gäbe es eher in der Südstadt. Boa noite, darf ich Ihnen schon mal etwas bringen? Einen Aperitif vielleicht? Ja, 2 Prosecco, bitte, aber den guten. Mhm. Meine Frau hat heute nämlich Geburtstag. Oh, ja. Was ist denn das für ein Lärm da hinten? Also, meine Frau und der Herr Jesus, nicht beide. meine Glückwünschfrau. Danke, Mertensberg von der Tränk. Können Sie sich ruhig merken, ich komme sicher noch öfter hierher. Oder ist das Standardprogramm? Der Lärm würde ich gleich widerlegen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, der macht doch nichts. Das ist das Leben, nicht? Ja. Jedenfalls ist es hier nicht langweilig. Du trägst ja die Kette, Kali. Ja. Oh, pst. Die hatte er mir vor 10 Jahren an diesem Tag geschenkt. Feuerlilien aus Weißgold und Titan, großzügig mit Rubinen und Diamanten gesprenkelt. Wunderschön. Damals konnte man deine Geschenke nach Gebrauch noch in einer Schatulle verstauen. Ja. Wieso, gefällt dir Doggy nicht? Mit mehr Gesellschaft meinte ich eigentlich dich. In Delhi wolltest du jeden zweiten Hund mitnehmen. Hm? In Mexico City sogar 4, 5 Flatterköter. Ja, aber ja. Eine Dogge. Jetzt ist sie noch 6 Monate. In nochmal 6 Monaten wiegt sie so viel wie ich. Ja. Die passt in der Firma noch nicht mal unter meinen Tisch und der Tisch ist nicht klein. Und das mit dem Kätzchen eben. Ach, das war doch ein Missgeschick. Nicht? Na, Doggy, guck mal hier. Nicht das Hemd, komm. Ich nehme Jesus und deinen Geburtstag als Passwort für alle meine Konten. Meinst du, das ist ein unzulässiges Sicherheitsrisiko? So, merci sehr. Danke. Danke. Sind Sie öfter hier? Da, darf ich fragen, wie Sie heißen? Natürlich. Ich bin immer hier und ich heiße ihn nicht. Ja. Bitte bringen Sie uns das Weihnachtsmenü mit der Dorade für zwei. Ja, und Ihre Wein- und die Dessertkarte. Natürlich. Darf ich Ihnen sonst noch etwas? Nein, das war's dann. Kali, auf die nächsten 40. Ja, und Doggy kann nicht Ihr Name bleiben? Nein, keinesfalls. Das wieder wird? Nee, die muss zum Tierarzt, Martha. Das blutet wie Sau. Was ist das Handtuch? Wir müssen das abbinden. Mhm. Das war doch der Hundebesitzerin voll egal. Die hat den Köter noch nicht mal zurückgerufen. Ja, nicht das Grüne, ja? Ich hab nur den Hund gesehen, den Riese. Ich weiß nicht, ein Boxer oder sowas. Nein, nicht das, Mensch. Was? Ich hab doch... Das ist mein Lieblingshandtuch. Nee. Aber warte mal, wenn wir den Schwanz jetzt abbinden, dann wird er gar nicht mehr durchblutet. Hm? Toll. Tierarzt am Heiligabend. Kann man voll vergessen, ne? Aber wenn die an Blutverlust stirbt, dann wird der Schwanz auch nicht mehr durchblutet. Ja, auch wieder wahr. Ah, hol mal den Erste-Hilfe-Kasten. Haben wir einen? Im Auto. Hier, Schlüssel. Kannst du auch gleich das Bier mitbringen und mein Fahrrad in die Garage schieben. Oh Gott, das Bier! Wie spät ist denn es? In 2 Stunden kommen die ersten Leute. Oh. No, Michi. Halt durch, du. No, Michi. Runde Geburtstage. Möchtest du noch einen Talisca? Single Malt? Philips und mein Handy glimmen einträchtig auf der Nussbaumkommode. Durch das Fenster zeichnen sich im Garten die 24 Eichen und 12 gemauerten Pfeiler vor der Straße ab. 24:12. Benutzt er das wohl auch zum Bildschirm entsperren? Im Frühjahr werde ich Hortensien und Blauregen setzen lassen. Und Efeu. Bitte. 16 Jahre von der Insel Sky. Guck mal, sie schläft. Danke. Da schmeckt man das Meer. Spielst du mir was vor? Hellbeige Wellen aus Welpenfell schlagen über Doggys Augen zusammen wie ein Samtvorhang. Nach 2 Stunden enthusiastischen über das Parkett Schlitterns ist sie in einen geräuschvollen Schlaf gefallen. Leise, wie um ein Kind nicht zu wecken, steht Philipp reglos vor ihrem auf Zuwachs gekauften Korb neben der Nordmann-Tanne. Ein Körbchen ist das nicht. Es ist nicht mal ein Korb. Denn Philipp hat das neue Möbel polstern und mit dem gleichen Stoff wie meine Chaiselongue beziehen lassen. Ein ganzes Rudel schlafender Doggenwelpen spiegelt sich in den Weihnachtskugeln. Doggy droht kurz aufzuwachen, als eine Böe den Schlagregen gegen die Verglasung klatscht. Durch die Lichtkegel der Straßenlaternen schiebt ein rotblonder Jugendlicher ein mit Kisten überladenes Fahrrad. And they're running of the deer, the playing of the merry organ. Als er innehält, um sich seine Kapuze über den Kopf zu streifen, gerät der Tross bedrohlich ins Schwanken. Mit sehniger Behendigkeit fängt er sein Fahrrad ab. Das Manöver hätte er sich sparen können. Gleich biegt er in die Einfahrt von Nummer 17 ab. Ein Nachbar. Reginald! Ja, Mama? Bist du das? Ja. Wo bleibst du denn? Arbeiten an Heiligabend. Ich zieh mir nur die Jacke aus. Bin gleich da. Ja, ja. Mach bitte erst den Braten aus. In Ordnung. Das mit der Soße habe ich nicht geschafft. Möchtest du am Tisch sitzen, Mama? Tut mir leid. Das macht doch nichts. Ja, will ich. Und, ah. Der Tropf. Ach du Tollpatsch. Entschuldigung. Ah. So, sitzt du so gut? Danke. Nun die Bescherung. Oh, du hast was für mich? Ich schenke dir das Porträt da, wo Papa und ich vor dem Haus stehen, mit dem Goldrahmen. Danke. Da ging es uns gut. Ja. Hast du auch was für mich? Ja, klar. Klar, Moment. Und zwar... Hm? Ich... Aha, was soll das sein? Portugiesische Kacheln. Was? Ja, das ist was ganz Besonderes in Portugal. Azulejos. Aha. So ist es also in Portugal. Ja, die kann man als Untersetzer nehmen. Hast du die aus deinem Restaurant? Ach, Mama. Hast du? Hier ist auch noch ein Wein. Eine Flasche? Naja, ich habe ja auch noch Bier geholt. Dao. Der ist aus dem Norden, der Wein. Aha. Taugt dir denn was? Na gut, danke. Bist ein guter Junge. Holst du noch mal die Pillen? Ja. Gleich kommt noch Ines. Gab bestimmt gut Trinkgeld heute. Ja. Was will die denn von dir? Ines? Die weiß, dass du das Haus hier erbst. Pass bloß auf. Na gut, aber wer soll sonst auf dich aufpassen? 16. Das ist doch kein Alter zum Alleinsein. Mama. Oh, du fröhliche, oh, du. Kein Bier, kein Fahrrad. Was? Ja. Ich habe alles abgesucht. Also ich war in der Tiefgarage, ich habe die Fahrradständer mir angeschaut, aber nix. Und ich meine, nur das Alkoholfreie war noch hier. Das ist metallic blau. Ich weiß, wie dein Fahrrad aussieht. Da habe ich ihn doch abgestellt, da an der Laterne. Ey, das ist so eine Schweinerei. Ich meine, du fröhliche. Alter, heute ist Weihnachten. Nein, die Katze. Entschuldigung. Und das Bier. Was bieten wir jetzt den Leuten an? Würstchen mit Kartoffelsalat und eine atheistische Anti-Weihnachtsfeier ohne Baum. Und ohne Alk. Ich hasse solche Schwachmaten, die Leuten Fahrräder klauen. Fahrräder, meine ich. Ich meine, sollen sie doch die Bonzenschüsseln klauen. Oder Yachten. Oder Hubschrauber. Was ist mit der Limo? Ich habe noch den Wodka. Dann machen wir eine Mische. Hör sofort auf zu bluten. Oh, ich wünschte, das könnte zu mir auch mal jemand sagen. Was? Ja, ich darf vielleicht gar keinen Alk. Was redest denn du da? Kein Blut seit 10 Wochen, sage ich. Und ein halbes Sozialpädagogikstudium. Ich blicke dem neuen Jahr top gerüstet entgegen. Aber... Tja, aber ich habe ja noch dich. Und wer ist der... Also ich meine, kriegst du das Kind? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Beides. Puh. Bitte sag den anderen nichts, ja? Ja. In 10 Jahren lachen wir drüber. Ah, alkoholfrei. Hier. Prost. Prost. Ah, wollen wir uns Namen ausdenken? Oh ja. Wir haben ein Kind und eine Katze. Also wir könnten die Katze Fahrrad nennen. Du hast ja quasi eingetauscht. Und das Kind Bier. Feuer. Bier. Pierre. Pierre, wenn es ein Junge wird. Und ein Mädchen? Kommen wir losen aus. Oh ja, beste Idee. Stimmt. Ja, und ich bin drauf gekommen, weil ich habe hier sowieso noch Papier rumliegen, weil du bekommst von mir einen Gutschein geschenkt. Oh, ich habe auch einen Gutschein für dich. Ach ja? Was schenkst du mir denn? Einmal Sauna. Aha. Und du mir? Eine schicke Klingel. Ja, sorry, aber ich hatte sowieso keine Zeit, sie zu besorgen. Also, ich kann auch noch was anderes auf den Gutschein schreiben. Du, im Februar ist alles viel billiger. Wollen wir nicht im Februar feiern? Wann kommt denn das Kind? August. Bis August kein Alkohol, nichts rauchen, kein gar nichts. Komm, wir lachen jetzt schon. Freiwillig. Yeah! Ihre Dorada, bitte schön. Darf ich sonst noch etwas sein, Frau Mertensberg von der Trink? Danke. Nein. Ach doch, tragen Sie bitte das zweite Gedeck ab. Ah, ist Ihr Mann wieder auf Reisen, oder? So viele Reisen, selbst an Heiligabend. Ja, sagt er auch. Und bringen Sie mir noch bitte ein Glas von dem Roten, ja? Leg dich ab, Doggy 3. Platz. Sie ist schon 3, aber sie zerstört immer noch das Mobiliar, wenn ich sie alleine lasse. Also anstrengender Hund. Und sie sabbert schlimmer als die beiden Ersten, wenn das überhaupt vorstellbar ist, wie jetzt ihre Schürze aussieht. Macht ja nichts. Aber nicht den französischen. Als ich 9 und er 14 waren, hatte mein Bruder aus Sperrholz mit der Laubsäge dekorative Schilder mit einem Krippenmotiv ausgesägt. Kleine Scharniere ließen es zu, dass man das Ganze in einem Fünfeck aufstellen konnte. In die Mitte stellten wir Kerzen. Auf einer Seite boten die heiligen drei Könige ihre Gaben dar. Auf der anderen standen der Ochse und der Esel. Der Esel hatte nur ein Ohr, weil mein Bruder da etwas viel Schwung beim Sägen gehabt hatte. Wie die Könige um die Krippe standen wir um das Sperrholzkunstwerk und A und O und toll. Und ich habe das Werk dann verbessert, indem ich an einem stillen Nachmittag so lange mit dem Flaschenöffner in Jesus Gesicht rumkurbelte, bis er zwei herrlich erstrahlende Pupillen hatte. Nochmal andächtiges A und O. Das mit Philipps Geliebter hat wohl etwa im April vor 5 Jahren begonnen, als Doggy 1 gerade tot umgefallen war. Die ist nicht alt geworden. Danach ging Philipp auf eine Dienstreise nach Frankreich, an die Côte d'Argent, Silberküste. Es war einfach eine blöde Handynachricht, wie so oft in diesen Fällen, von denen man hört. Die leuchtete auf dem Sperrbildschirm von Philipps Handy auf der Nussbaumkommode. Ein Bild von einem strahlenden, ringelockigen Jesus. 24:12. Ich öffnete das Bild, untertitelt »Laurent freut sich schon auf dich«. Herzchen-Augen-Smiley von einer Marie-France. Weil meine Eltern sich so über die Leuchtpupillen gefreut hatten, habe ich die Flaschenöffnermethode nochmal angewendet und Maria zwei kreisrunde Brustwarzen erkurbelt. Schon bevor ich den anderen die Neuerung vorstellen konnte, überkam mich ein ungutes, ungewisses Gefühl. Bevor ich das Pick sah, hatte ich gar kein Gefühl gehabt, weder ein gutes noch ein ungutes. Ich war einfach völlig ahnungslos gewesen. Seltsam schiebt sich das Bild von Laurent über den Sperrholz-Jesus. An seiner Seite Marie-France mit den leuchtenden Brustwarzen. Das ist unser Dauer aus der Bärregion. Natürlich portugiesisch. Traube, Tinta Pinheira. Perfekt. Sie sind doch schon hier, seit wir hierher gezogen sind, oder? Wie heißen Sie nochmal? Entschuldigen Sie, dass ich das vergessen habe. Sie wohnen doch sogar hier in der Straße, oder? Mhm, in der 17. Mir ist klar, dass die Frage eigentlich 10 Jahre zu spät kommt. Nicht doch. Inés Sosa. Ich kenne das, wenn man eigentlich gar nicht mehr nachfragen kann, weil man irgendwie den Zeitpunkt verpasst hat, richtig? Genau. Und wie alt sind Sie inzwischen, wenn ich fragen darf? 27. Dann wissen Sie noch nichts über verpasste Zeitpunkte. Manchmal fühle ich mich voll alt, dann gebe ich immer so Weisheiten von mir, Entschuldigung. Wie alt ist denn voll alt? 50? 80? Also, nicht. Ah, mein Typ wird verdankt. Na dann. João, olha pra mim. Token, Saba. Meu Deus. Nächstes Jahr nehme ich aber nicht die Schicht Heiligabend. Okay. Sie hat heute Geburtstag. Ach ja, auch das noch. Ui, tada, das ist mir. Den 50. Que velho. Dann brauche ich dringend eine andere Schürze. Ich lavarsch mir okay. Aber jetzt. Obrigado. Rápido. Wir hatten versucht, die erglühende Nahrhaftigkeit der Maria zur Raison zu bringen. Leider brachte der Holzspachtel auch kein befriedigendes Ergebnis. Besonders bei Tageslicht nicht, wenn die gespachtelten hellbraunen Busen der Maria sich deutlich als Halbrelief von dem sie umgebenden Sperrholzbraun abhoben. Meine Mutter probierte es mit einem Schleifpapier mit Achterkörnung die Brust der Mutter Gottes wieder glatt zu schleifen. Wozu mein Vater meinte, dass Jesus das vielleicht auch recht wäre, wenn er, statt später schmerzhaft gekreuzigt zu werden, bereits als Säugling verhungern würde. Das Kunstwerk meines Bruders war im folgenden Jahr nicht wieder auffindbar gewesen. Martha? Martha, wir haben einen Weihnachtsbaum. Wir sind's ja. Hilfst du uns bitte beim Tragen? Komme. So, wir können ja die beiden hier vorne abstellen, ne? Na gut, hier ist irgendwie kein Platz mehr, Mama. Da vorne, neben dem Schwarzen mit den Ledergriffen. Oh, das schaffe ich nicht. Außerdem steht da das Hollandrad im Weg. Ich komme? Oh, mein Fahrrad ist mir zu klein. Lene, echt jetzt noch mehr Fahrräder? Zwei Stück. Kannst du dir das vorstellen? Ja, kann ich. Wir kriegen die Fahrräder hier nicht mehr rein. Hilfst du mir? Also gut. Halt mal im Gepäckträger fest, Pia. Der hier? Lass doch, ich mach das schon. Und was soll das da draußen sein, um Himmels Willen? Wir haben einen Weihnachtsbaum. Der war billiger, weil heute schon Bescherung ist. Und dann kriege ich vom Weihnachtsmann das Schlagzeug, oder? Ach, ja, schön. Fahrräder, Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann. Wir müssen reden. Passt doch. Guck, Pia. Dann können die ja gar nicht mehr geklaut werden. Du hilfst der Polizei, dass die Leute ihre Fahrräder wiederkriegen, oder Mama? Genau. Klasse. Puh, jetzt nur noch den Baum. Ja, tut mir echt voll leid. Ich habe nur noch das Colnago in Rot. Das ist echt ein heißer Flitzer. Nee, von den Hollandrädern habe ich erst eins. Ich hatte schon zwei, aber das ist wieder weg. Das hat jemand mitgehen lassen. Muss ich wohl mal anschließen, oder? Kann ich trotzdem die 300 haben? Wegen ich würde sonst mit Ines Silvester zu ihrer Schwester fahren. Nach Dortmund. Ich habe noch kein Geschenk. Dein Ernst? Soll was? Ich verkleide mich doch nicht als Weihnachtsmann. Nein, nix. Nada. Achtung, Achtung. So, wo stellen wir denn jetzt am besten hin? Ja, am besten sieht ja ein Baum im Wald aus, oder? Aber der hat gar keine Wurzel, also würde der im Wald sofort umfallen. Ja, aber hier fällt er doch auch sofort um. Wir haben ja keinen Weihnachtsbaumständer, wo wir ihn reinschrauben können. Sag mal, wo ist Bia? Ich glaube, unter dem Sofa. Okay. Hat sich versteckt vor dem Monstrum hier. Bia, sag mal, wo bist du denn? Bia, komm schon. Ach, da bist du jetzt. Ja. Ich rufe Eichen an, dass wir jetzt auch einen Weihnachtsbaum haben. Ja, mach aber bitte in deinem Zimmer, ja? Okay. Ich nehme ihn mit. Jette. Ja, hilf mir lieber, irgendwelchen Baumschmuck zu basteln. Ich bin aber gegen solche Symbole. Boah, sei nicht spießig. Ja, Pia will so gern auch mal ein richtiges Fest haben. Wie alle Kinder aus der Klasse, weißt du? Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm für mich, der Baum. Aber die Fahrräder, das ist echt langsam nicht mehr normal. Wie viele Fahrräder hast du denn inzwischen angehäuft? Hä, wofür sollen denn die Fahrräder ein Symbol sein? Du weißt es noch nicht mal, oder? Also, wenn ich die nicht zur Polizei bringe, meinst du, das macht jemand anders? Wie sollen denn die Besitzer sonst ihre Fahrräder wieder kriegen? Mir geht es ja nicht um Finderlohn oder so. Wann hast denn du das letzte Mal ein Fahrrad zur Polizei gebracht? Was macht eigentlich die Nachbarin mit der Dogge da? Hier hat mal wieder einen Baum. Okay, ich sag's dir. Vor anderthalb Jahren, das Blaue. Und nach einem halben Jahr hast du es wieder abgeholt, als die Wartezeit verstrichen war. Und deswegen haben wir jetzt auch 17 Fahrräder im Keller stehen. 17 Stück. Ich habe nämlich nachgezählt. Ich finde, man kann statt Glaskugeln auch richtige Äpfel nehmen. Hm? Die und dann noch ein paar Kerzenhalter und Kerzen und fertig ist die Laube. Was machst denn du da? Ja, wenn ich hier ein Loch in die Decke reinbohre und dann ein Seil am Baum befestige, dann können wir die Tanne da oben aufhängen. Hä? Da Dann müssen wir heute keinen Fuß mehr kaufen. Ja, wir können auch Fahrradspeichen statt Lametta nehmen. Das glänzt auch. Boah, ey, ich verstehe die Predigt nicht, ja. Robin Hood hat auch niemand voll genühlt. Die schönen Fahrräder. Zwei Tage später stehen da noch nur Gerippe mit abmontierten Rädern und Sätteln. Und ich weiß nicht, was am Diebe bestehlen keine gute Tat sein soll. Ich mach mir Sorgen um dich, Robin. Du guckst dauernd aus dem Fenster, weil du vielleicht den Dieb ertappst. Wieso erwische ich den eigentlich nie? Ja, was machst du dann? Ihn mit dem Fahrradschloss an Laternenpfahlketten. Du, das musst du dir jetzt aber echt angucken. Die von der Villa hackt da rum wie besenkt. Komm mal, um die sollst du dir mal Sorgen machen. Wo willst du denn hin? Ich warte draußen auf den Weihnachtsmann. Ah. Glaubt sie das wirklich? Hm. Ich kann einfach nicht aufhören. Das strahlende Licht meiner Selbstachtung, das ungebrochen weiter gestrahlt hatte, als ich unversehens schuldlos von Laurents frappierend philipphaften Antlitz angeleuchtet worden war, verdüsterte sich erstmals, als ich tags darauf sein Handy nochmals zur Hand nahm. Durch die französischen Fenster vor dem an den Salon grenzenden Westbalkon im ersten Stock sah ich, wie er mit Doggy 2 an seiner Seite den gusseisernen Zaun abschritt. Weit weg. Trotzdem stieg mein Blutdruck auf 200, während ich mit fliegenden Fingern auf seinem Bildschirm durch den Fotoordner namens Other Projects und die Jahre seiner Vaterschaft scrollte. Gute Bilder von einer teuren Kamera. Laurent bei der Einschulung vor einer Schule mit Pinien auf dem Hof. Gestochen scharf Laurent beim Vorlesen auf Philipps Schoß unter einem Olivenbaum. Philipp strahlt in die Kamera, als gäbe es nichts Schöneres, als unter einem schorfigen Baum auf der trockenen, kahlen Erde zu sitzen. Laurent zeigt auf eine Buchseite. Ich bin überrascht, dass ein schwarzes Gesicht so sehr wie Philipp aussehen kann. Laurent vor einem silbernen Meer als circa 10-Jähriger, Sand an den Knien, mit einem Surfbrett zu seinen Füßen im Sand und einer Trophäe, die er triumphierend der goldenen Sonne entgegenreckt. Ich schloss den Ordner wieder. Erstmal. Fröhliche Weihnachten. Danke dir auch. Danke, wir haben einen Weihnachtsbaum. Ja, schön. Ist das Ihr Hund? Ja. Das ist eine Dogge. Ich weiß. Eine Dogge hat Bier mal den Schwanz abgebissen. Wie bitte? Ach so, meinem Kater, der heißt Bier. Ach, lustig. Ja, aber da gab es mich noch nicht. Also lange her. Hat die hier meiner Katze den Schwanz abgebissen? Nein. Wir wissen nicht, wo der Schwanz jetzt ist. Ganz schön viel. Ja. Machst du dir damit einen Adventskranz? Nein. Warum denn nicht? Das wäre wohl ein bisschen spät. Ach so. Bist du muslimisch oder so? Ich glaube nicht. Du hast wenig Kenntnis über Weihnachten. Wie alt bist du denn? Ich bin 9. Martha sagt, dass Weihnachten nur eine einzige Konsumscheiße ist. Ja, aha. Also, schönen Tag noch. Wieso haben Sie denn so viel Gestrüpp? Das ist Efeu, der muss weg. Und warum? Siehst du die Eichen hier? Mhm. Und die saugt der Eva aus, bis sie sterben. Eben. Und wie passiert das? Die Efeupflanzen schlingen ihre gierigen Tentakel um die Äste der Eichen wie Würgeschlangen ihre glatten Körper aus Muskel um eine ältere, hilflose Katze. Oh nein! Doch. Und hier an den Zweigen sind Saugnäpfe. Und damit saugen sie den Eichen alles Blut aus den Adern. Und nach lässt der blutleere Baum die letzten trockenen Blätter fallen. Oh. So sieht's aus. Ich muss dann auch mal wieder weiter. Schöne Weihnachten. Ja. Oh, Entschuldigung bitte. Schöne Weihnachten. Macht nix. Das ist erst morgen, Weihnachten. Heute ist Heiligabend. Kann man das denn heute noch nicht sagen? Doch, klar, Mann. Bist du der Weihnachtsmann? Naja. Darf ich mir was wünschen? Normal schreibt man das vorher auf einen Zettel, weißt du? Bei uns schreiben meine Mütter auf den Zettel, was ich mir gewünscht habe. Kannst du nicht schreiben? Doch, aber das ist doch dann ein Gutschein. Ah ja, Gutschein. Ja, also ich kann den Refrain von Gloria. Ach, das kann ja jeder. Aber die Strophe kenne ich nicht. Die kennt niemand. Hör mal, du kriegst immer Gutscheine? Ja, kennen Sie Efeu? Ja, schon, wieso? Der ist gefährlich. Ist das so? Ja, deswegen macht die Frau den weg. Ja? Hör mal, Kind. Pia. Ah, Pia. Pia, du darfst dir was wünschen. Wirklich? Solange du dir ein Fahrrad wünschst. Ein echtes? Das stell ich heute Nacht vor deine Haustür. Geil. Dann wünsche ich mir ein Fahrrad. Tschüss, Weihnachtsmann. Ja, ja. Danke, Weihnachtsmann. Jetzt müssen Sie aber auch eins schenken. Ich weiß. Das findet sich. Guten Tag. Mertensberg von der Tränk. Nur etwas Gartenpflege. Ich denke, Sie sind mein Nachbar, ja? Reginald Borowski. Und das hier sind nicht meine richtigen Klamotten. Ich ahnte sowas. Soll ich Ihnen den Kram da wegräumen? Für einen Huni sind Sie dabei. Weihnachtstarif. Ah ja? Nehmen Sie auch Schmuck? Echten? Sieht das so gut aus? Das sieht voll geil aus. Ja, ne? Findest du die gut, hm? Woher hast du die Kette, Reginaldo? Das ist nicht geklaut. Ehrlich. Die ist echt wunderschön. Blumen aus Gold. Mit so richtigen Brillantchen, nicht wahr? Mhm. Das sind doch Brillis, oder? Und das Dunkelrote? Das ist aber aus Glas, oder? Das glaube ich nicht. Nee, bestimmt nicht. Wow. Hast du noch Wein? Den haben wir damals mit deiner Mutter getrunken. Ines, ich will auch ein Kind. Mit dir. Reginaldo. Ich habe seit heute einen neuen Job. Was für ein Job? Bei der reichen Trulla von gegenüber. Ich bin dann ihr Gewehrsmann. Gewehrsmann? Ja, das sagt sie. Was ist das? Hecken schneiden und Sachen reparieren und so. Und was verdient ein Gewehrsmann? Wir haben doch das Haus. Und was ist, wenn du eingefahren wirst, wenn dich mal jemand erwischt? Ich denke immer, das kann doch nicht gut gehen. Und dann kann ich auch nicht mehr bei Juan arbeiten, wenn ich ein Baby habe. Und du bist dann im Knast, oder wie? Ich kann ja aufhören mit den Rädern. Würdest du das? Na klar, die kommen auch dauernd weg. Mal sehen. Soll ich was singen? Ich kann ein Lied. Moment noch, ja? Du, Jette, wir schaffen das nicht ohne Stuhl. Du kommst da nicht alleine runter. Oder? Ich finde unseren Baum schön. Mit echten Kerzen. Ja, und mit echten Katzen. Bier. Hast du ihn? Bambi, komm. Ja. Mama, hast du ihn? Hab ihn. So. Soll ich jetzt singen? Ja gut, dann sing jetzt mal, aber schnell. Die anderen kommen in 10 Minuten. Haben Engel wir vernommen, singen über Felder weit. Echo ist vom Berg genug gekommen. Vegane Würstchen könnten knapp werden. Kartoffelsalat ist reichlich. Gut. Hier, Geschenk. Hier, auch Geschenk. Bier schön gesungen. Ich kann vielleicht sogar die zweite Strophe. Komm, Geschenk. Ich möchte keinen Gutschein, Mama. Was schenkst du mir? Sauna-Gutschein. Was schenkst du mir? Kino-Gutschein. Ja. Du musst aber mit mir hingehen und genug Popcorn essen. Geht klar? Danke. Halleluja. Schlagzeuggutschein. Es ist schon 6. Bei Hunden in dieser Größe hat man da auch schon wieder die Uhr ticken. Wir haben den Tisch um 20 Uhr reserviert, oder? Ja. Möchtest du deine Geschenke vorher auspacken? Nicht notwendigerweise. Was machst du da? Oh. Flöhe. So sieht das aus. Philipp holt mir schon mal meinen Mantel. Er ist mit Laurent um 22 Uhr zum Telefonat verabredet. Seit über 10 Jahren lese ich jetzt seine Mails und Post. So musste ich auch erfahren, dass 2 Monate nachdem Doggy 4's komische Beule an den Rippen als Krebsgeschwulst diagnostiziert wurde, Marie-France in ihren Ferien in Osgore am Atlantik von der Strömung erfasst wurde und auf offener See ertrank. Mein Mann arbeitete fortan bis spät nachts und kam wortkarg, mit schwachem Appetit und geröteten Augen nach Hause. Er brachte seinen inzwischen 11-jährigen Sohn Laurent in einem exzellent ausgestatteten Internat in Versailles unter. Die Ferien verbrachte Laurent forthin bei seinen französischen Großeltern auf Martinique oder auf einer von Philipps Geschäftsreisen. Als Philipps Wangenknochen begannen, sich scharf abzuzeichnen, ließ sich Doggy 4 einschläfern, worüber er endlich enthemmt trauerte. Man hängt ja doch an einem so guten Tier. Ja, ich weiß. Viel zu jung. Ja. Er weinte 2 Wochen ununterbrochen und ich weinte mit, aber nicht oft. Und wir schafften direkt im Anschluss Doggy 5 an. Ein älter gewordenes Paar, das sich einen Hund für den letzten Lebensabschnitt anschafft. Nicht weiter bemerkenswert. Ich bin soweit. Hallo Reginald, hier spricht Frau Mertensberg von der Trink. Holen Sie umgehend Ihre Fahrräder aus meinem Schuppen ab. Sie haben da nicht mein Einverständnis und ich bin nicht länger bereit, diese Umwidmung meines Werkzeugschuppens hinzunehmen. Ich gebe Ihnen Zeit bis heute Abend 22 Uhr, dann kehren wir nämlich vom Essen zurück. Ihnen und Ines eine frohe Weihnacht. Eichin, du musst mir helfen. Ja? Erzähl. Da ist dieser Typ, der mir nachläuft. Welcher? Der so aussieht, als hätte er den Türsteher bestochen, um hier reinzukommen. Hm. Ach, mit der Trompete, der Typ. Lockenkopf und so. Genau. Na, ist doch niedlich. Pia? Ich bin geküsst. Oh. Glückwunsch. So, mehr tanzen. Er hat so einen charmanten französischen Akzent. Was? Was hat der? Einen charmanten Akzent. Verstehe. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er sich schon rasiert. Sag mal, willst du dir nicht die Hände waschen? Komm, genieß es einfach. Ist ja nicht für immer. Unterhalt dich doch mal mit ihm. Vielleicht ist der ja gar nicht so unreif. Ich muss bald nach Hause. Was? Bewährung! Echt? Jetzt noch? Darf ich mit? Siehste? Das hat er auch gesagt. Na also. Komm, tanzen. Und nimm die Glitzerpudel mit. Hey, Laurent. Geh hier jetzt mal. Und zu trinken? Da nehmen wir als Aperitif den Aprikosenlikör, zum Fisch den Quincha di Avileda und 2 einfache Espresso hinterher, bitte. Gerne. Danke. Es ist schlimm geworden mit dem Efeu. Sieh mal, das Haus überhaupt nicht mehr. Hm. Ich habe den Eindruck, dass der Reginald da nicht richtig etwas ausrichtet. Wir sollten eine Gartenbaufirma beauftragen. Mhm. Von hier aus sieht es aus, als würde der Efeu sogar einige Schindeln hochheben. Und überall das Zeug an den Fensterrahmen. Es gibt nachhaltige Schäden. Sehr unangenehm, wirklich. So langsam sieht das Grundstück aus wie ein vergessener Waldfriedhof. Warum lässt du unser Land so verrotten, Carly? Ines, bringen Sie mir statt des Likörs einen Prosecco. Danke. Ja. Ist deswegen das 60. Erstaunlich, wie wenig sich letztlich ändert, oder? Ines zum Beispiel sieht mit Mitte 30 noch ebenso jugendlich aus wie mit Mitte 20. Ihr Prosecco? Danke. Und Ihr Aprikosenlikör. Mhm. Oh, Ines? Ja? Das ist ja aber ein fantastischer Anhänger. Ja, oder? Durchaus. Ich dachte, die roten Steine passen gut zu Weihnachten. Und auch die Blumen überhaupt. Mit den roten Früchten. Wie die Sie hier im Garten haben. Darf ich mal sehen? Bitte. Solche prächtigen Rubine werden meines Wissens in dieser Form nur von Montilly-Lamarck in Paris vertrieben. Ach. Woher haben Sie dieses Stück, wenn ich fragen darf? Hat mein Freund mir mal geschenkt. Ziemlich lange her. War auch Weihnachten. Ja, da müssen Sie Ihrem Freund ja besonders kostbar sein. Oder gerade nicht? Ja, darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Gut. Dass du die weggegeben hast. Ich will mich trennen. Und? Machst du's? Wahrscheinlich nicht. Guck mal. Eisregen. Mann, Mann, Mann, das ist ein Mist. Und das im Dunkeln. Oh Mann. Dieses Zeug überall. Jetzt geht's aber los. Was ist denn das für ein Tentakel hier? Ey! Hilfe! Hast du das gehört? Guck du mal bitte. Pia. Ich sehe auch nichts. Hallo? Hallo? Die haben diesen fiesen Riesenhund, sag ich dir. Okay. Gibt es eigentlich irgendeinen speziellen Grund dafür, dass du da diese Aktentasche mit dir rumschleppst? Ja. Oh mon Dieu. Die vielen Fahrräder. Hier in der Auffahrt. Sag bloß meiner Mutter nichts davon. Mein Vater lebt hier. Nummer 7. Hier lebt er. Was? Deswegen wollte ich mit euch mitkommen, weil du gesagt hast, Kastanienallee. Hattest recht. Ich musste mir nicht so viele Gedanken um das Seelenleben von Laurent machen. Es war noch nie so glatt. Komm, wir gehen zu euch, sonst verpassen wir die Bescherung noch. Oder bleibst du hier, Laurent? Ich muss noch gucken. Kann ich das sehen von deiner Fenster? Aus der Küche. Da hängt auch der Baum. Komm, wir haken uns unter. Sind Jette und Martha eigentlich ein Paar? Wenn das heißt, dass man zusammen wohnt, langsam alt wird und nie Sex hat, ja. Ja, ich bin ja keine Freundin. Schon gar nicht mit so einer lächerlichen Mütze. Kennt ihr eigentlich Rummelpott-Lieder? Lieschen mogte de uploaden Rummerin. Wenn dat Chipput Holland kümmt, hey, dat wat to sünn. 1, 2, 3 und 4, wenn dat man Penny wär. 1, 2, 3 und 4, wenn dat man Appel wär. Hau de Katten stert auf, hau ihm nicht zu lang auf. Loden lüden stummel Storn, dat die Kat kann wieder wann. 1, 2, 3 und 4, wenn dat man Penny wär. 1, 2, 3 und 4, wenn dat man Appel wär. Hörst du das? Was? Ist nichts. Denkst du, wir sollten miteinander reden? Uns aussprechen? Nein. Bitte ändere deine Passwörter. Warum? Ebenso. Ach. Seit wann? Lange. Ich geh mal Luft schnappen. Ich werde mich ein bisschen hinlegen. Doggy. Martha! Hey, Pia, du kleines Vögelchen. Laurent, Martha, Martha, Laurent. Hallo, Eichen. Hi. Bonjour, Daniel. Oh lala, das nenne ich aber mal eine Begrüßung. Nimm's nicht persönlich, das machen Franzosen. Also, die Jette schmückt noch den Baum und Kartoffelsalat und Würstchen gibt's genug. Entschuldigung, kann ich irgendwo ablegen? Schmeiß die Jacke einfach dort drüben zu den anderen. Genau. Mama, ich habe noch welche mitgebracht. Oh, ja. Jette! Hallo Kinder! Na, setzt euch, wir fangen gleich mit der Bescherung an. gibt's jetzt Essen? Ja. Du wohnst hier nicht mehr, also sind die Würste jetzt alle vegan? Mit Soja? Also vielleicht. Nein, halt. Ich will was sagen. Oder Seitan oder so. Ich will was sagen, habe ich gesagt. Ich! Darf ich deine Mütze thematisieren? Klappe halten! Ich habe immer versucht, mit euch ein friedliches Weihnachten zu feiern. Dann lass uns doch jetzt die Bescherung machen, oder? Nur okay. Wenn es keine Gutscheine gibt. Also... Aber die Gutscheine sind doch gewissermaßen auch eine Tradition. Unsere Tradition? Ich habe das hier mal mitgebracht. Ah, die Aktentasche. Ich habe immer draufgeschrieben, wie alt ich bei dem jeweiligen Gutschein war, seit ich schreiben konnte. Oh, da hat aber eine ihre Unterlagen sortiert. Weihnachten mit 6, Gutschein über Lackschuhe. Ah, das habe ich voll vergessen. Oh, Gutschein mit 7, mein Furby, das ich mir selbst aussuchen darf. Ich hatte meins als erste in der ganzen Klasse. Siehste? Furby? Und ich habe einen Gutschein über ein Furby. Auch sehr kuschelig. Mit 8 Gutscheine über ein eigenes Zelt. Und da waren tatsächlich ein Beutel Heringe dabei. Mit 9 haben wir es so richtig krachen lassen von euch beiden. Gutschein über ein Schlagzeug. Ach, genau. Da wollten wir das Digitale kaufen. Weißt du noch mal, da stört die Nachbarn nicht, weil man das über das Kopfhörer spielen kann. Tja, glückliche Nachbarn. Ganz ohne ist es natürlich noch ein bisschen leiser. Und da hatte ich natürlich noch das Fahrrad. Du hast dem Kind ernsthaft ein Fahrrad geschenkt? Nee. Das war einfach irgendwie da. Jette. Das war vom Weihnachtsmann. Ist das hier das 10. Jahr Osterferien auf dem Ponyhof Nive? Das 11. Osterferien auf dem Ponyhof Nive. Nee, das hatten wir doch schon. Nee, das war doppelt. Da habe ich gedacht, ich wünsche mir das einfach nochmal, weil ich da nämlich sehr gerne hin wollte. Mensch, Björk. Was? 12. Weihnachten, Laptop, 13. Ja, da kriegen wir uns nicht. Das habe ich mir inzwischen selber gekauft. 14. fehlt. Ja, wahrscheinlich hast du ihr da noch ein Fahrrad geschenkt. Wir haben die Leute so viele Fahrräder. Da eben auf der Straße. Das waren doch mindestens 15 Räder. Nicht! Wurscht! Ja, ich habe zu viele Fahrräder. Und du bist sehr verletzt wegen der Gutscheine. Kommt da jetzt noch eine Pointe? Oder willst du nur im Nachhinein pubertieren und mir erzählen, was ich für eine miese Mutter war? Nee, danke. Komm, wir gehen. Das war aber eine kurze Bescherung. Pia. Ich dachte, man singt in Deutschland. Pia, kannst du nicht irgendwie später deine Krise kriegen? Ich habe echt Hunger. Nee, Moment. Oh, toll. Eine Karotte. Hoffentlich werde ich da nicht fett. Wir gehen jetzt singen. Rummelpott laufen. Ein, zwei, drei und vier, wendet man Pennywehr. Ein, zwei, drei und vier, wendet man Apfelwehr. Hä? Was wollt ihr denn? Das ist eine norddeutsche Weihnachtstradition. War das norddeutsch? Ja, platt heißt das. Und was bedeutet das? Genau, was singen wir da? Na, dass du den Rummel reinlassen sollst und dass du der Katze den Schwanz nicht ganz abhauen sollst. Aha. Ich verstehe nicht. Und jetzt? Normalerweise gibst du uns jetzt Kuchen oder Apfel. Aber meistens Schnaps. Sag mal, habt ihr meinen Mann gesehen? Nee. Ist niemand unterwegs. Ist zu glatt. Der kommt einfach nicht. Seit 4 Stunden versuche ich, den zu erreichen. Und ans Telefon geht er auch nicht. Mann, ich habe extra die Frühschicht erkämpft. Wollen Sie ihn nicht suchen? Seit 20 Jahren warte ich auf diesen Mann. Kriegen wir jetzt den Schnaps? Oder... irgendwas anderes? Hier, nimm doch das hier. Oh, danke. Aber... Boah, was für ein Klunker. Damit ihr nicht nur die Moore über da habt. So, Laurent. Und jetzt gehen wir deinen Papa besuchen. Ich wollte mir das Haus schon immer mal von innen angucken. So... Total zugewachsen. Ist der Hund da? Nee, da ist kein Hund. Laurent, wir gehen da einfach Rummelpott laufen. Ich weiß nicht. Da ist niemand. Tür ist angelehnt. Nein, nein, nein. Also, nein. Komm, ist doch nur singen. 73, 4. Da oben ist Licht. Oh. Ist das da hinten deine Mama, Pia? Shit, rein da, jetzt. 40. 50 Fahrräder. Huch. Oh mein Gott. Hallo? Ja. Hallo? Mhm. Mach auf. Ups. Jette, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe, Martha. Ich bin hier hinter der Airfoil-Villa. Ich hole jetzt auf keinen Fall diese Räder für dich. Ich wollte mit allen schönen Weihnachten feiern. Nein, nein, nein, nein. Hier liegt einer. Ja. Wer? Ich glaube, das ist der Weihnachtsmann. Aha. Bring eine Astschere mit. Hast du schon mal so einen schönen Weihnachtsbaum gesehen? Dein Vater hat voll den schönen Weihnachtsbaum, Laurent. Psst. Da schläft Madame auf der Chaiselongue. Was? Da ist eine Frau auf dem Sofa. Oh, und jetzt? Nimm mal den Bart ab. Wie kann denn der hier eingewachsen sein? Du, den müssen wir so schnell wie möglich zu uns tragen. Der erfriert uns doch. Zu uns? Ich mach mir doch wegen einem Fahrraddieb nicht den Rücken kaputt. Dann eben da vorne in diese Dornröschen-Villa. Ist ja schließlich ein Notfall. Das war nun all die Jahre mein Feind. Also, heb an. Oh. Waren wir Pia schlechte Mütter? Nein. Wegen der Gutscheine, meine ich. Ach so. Also, ja, da hätte man... Meinst du, sie will jetzt noch zum Ponyhof? Als ich aufwache, fühle ich mich um 40 Jahre zurückversetzt. Bonjour, Madame. Philipp hat mich wach geküsst. Zart. Auf die Wange. Aber der junge Mann, der da zurückzuckt, ist nicht Was Philipp, machen Sie hier? Sondern Laurent. Pardon, Madame. Er errötet und stellt sich neben zwei seltsame Schießbudenfiguren, die sich im Hintergrund neben dem Christbaum rumdrücken. Zwei junge Frauen. Eine die Nachbarstochter. Mit einer monströsen Kopfbedeckung, die ich, je wacher ich werde, überhaupt nicht mehr für einen Heiligenschein halten kann. Weißer Acryl-Teddystoff mit Silberlamé. Dazu trägt sie meine Stechpalmenkette, die sie wie ein Gangster über ihren Kunstfelljackenkragen baumeln lässt. Neben ihr zappelt eine kleinere Frau mit schwarzem glänzendem Haar und zündet sich an meinem Leuchter auf der Anrichte eine Zigarette an. In der anderen hält sie aus unbegreiflichen Gründen eine Möhre. Sie wünschen? Hallo? Sie wünschen? Wir sind Rummelpott-Sängerinnen und Sänger. Lieschen mogte der Uploaden Rummelin. Wenn das Schiff und ja. Okay, Moment mal. Du bist doch Pia von nebenan. Ja. Du hast wirklich gar keine Ahnung von Weihnachten. Ach, nee. Rummelpott macht man an Silvester. Das ist ja ein Ding. Sorry, ich dachte nicht, dass das... Geh ruhig ran, das ist Philipp. Du, jetzt, wo du ihn weggedrückt hast, wird er sowieso gleich hierher kommen. Es tut mir leid, sie haben mich ja gar nicht eingeladen und wissen nichts über mich. Du bist vor 15 Jahren, 2 Monaten und 3 Tagen in Biarritz geboren und du surfst, seit du 3 bist. In dieser Disziplin hattest du es bereits zu den Mondions Junior de Surf gebracht, ehe du vom Meer weg nach Versailles gezogen bist. Du spielst als Zauberer League of Legends, wenn du in deinem Internat Zugang zum Internet hast und du hast 12 Artefakte. 12 Artefakte? Krass. Tja. Leider sind deine Leistungen in Mathematik in der Klasse von Monsieur Arbin im letzten Jahr sehr stark eingebrochen. Mit etwas Nachhilfe wirst du hier die mittlere Reife aber sicher bestehen und in die Oberstufe versetzt werden. Oh, Dafür werde ich mich verwenden. Also? Das ist echt creepy. Ich frag mich, was sie über mich weiß. Nein, lieber nicht. Ja, ich würde es auch nicht wissen wollen. Ich habe für dich die Gästewohnung vorgesehen. Als junger Mann weiß man doch ein bisschen Privatsphäre zu schätzen, nehme ich an. Oh ja, ich meine, ehrlich? Achtung, wir brauchen Platz auf der Rekamiere. Wir haben einen Ohnmächtigen. Et voilà. Und alle mit Stiefeln. Hi, Pia. Na, Mama? Wir müssen dem die Beine hochlagern. Hier, Kissen. Danke. Jetzt sieht er schon ein bisschen rosiger aus, oder? Oh. Hallo. Mensch, Kinder, was macht ihr denn hier? Das hätte ich nicht schöner ausdrücken können. Laurent, das ist Kali, meine Frau. Kali, das ist mein Kind. Ja, das weiß ich schon, Papa. Ah, ja, gut. Ja, dann möchten unsere Gäste vielleicht etwas trinken. Oh ja, aber nur, wenn sie nicht singen. Wir singen nicht. Laurent kann Trompete. Wir singen erst viel später. Und nicht nur die erste Strophe. Hörspiel von Dunja Arnassus. Es spielten Jette, Margarita Breitkreiz, Martha, Eva Löbau, Pia, Lena Textor und Lotte Arnassus, Kali, Nina Kronjäger, Philipp, Michael Klammer, Ines, Nathalie Hahnen, Reginald, Marek Harloff, Mutter, Almut Zilcher, Aishin, Aichan Kutay, Laurent, Felix Verloren, Chef, Miguel Francisco Bata, Dramaturgie, Steffen Moratz, Musik, Peter Devlin und Thomas Wenzel, Ton, André Lühr, Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Dunja Arnassus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Hessischen Rundfunk 2018.